außer der Reihe schwätzt, kriegt man Paddel drüber. Aus dem Fenster sehen und träumen, da gibt's auch eine gepaddelt. Auf meine Sandalen starren, schon paddel ich euch eins. Mit dem Schulkanu paddeln, das bedeutet paddeln im eigentlichen Sinn. Oh. Sing with us!